Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Heute war wieder ein richtig bescheidener Tag. Es war vom Wetter her nicht so berauschend, obwohl ja ist. Es ging eigentlich hoch und bin mal gespannt, was nächsten Monat alles vom Jugendamt wieder kommt und muss morgen um 11 Uhr zu meinem Therapeuten, Psychologen und wer weiß, vielleicht laufe ich ja dem Wiff überm Weg und schauen wir mal. So, ich bin auch raus heute, weil ich bin total müde und total im Arsch und wollte nicht nur mal ganz kurz melden. Wünsche euch allen eine gute Nacht und süße Träume. Ne? In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.